WDR 4 Schlagerabend. Mit Horst Senke und heute ist Olaf Henning unser Gast. Du bist nicht mehr Herr Dame. Du bist höchstens. Und er hat ein neues Album draußen. Morgen gibt es das neue Album von Olaf Henning, das heißt Jetzt oder Nie, und das können Sie jetzt schon bei uns gewinnen. Mail an schlager@wdr.de, und darauf enthalten sind ausschließlich Lieder, mit denen Ivo erfolgreich gewesen ist. Jetzt stelle ich mal die provokante Frage, Olaf, da hast du Lieder, die schon erfolgreich waren und die machst du dir jetzt zunutze, sonst hast du nach eigenen Liedern gesucht. Ist dir da nichts eingefallen? Wie kam's? Laut Media Control hat meine Plattenfirma rausgefunden, dass ich mehr Tonträger verkauft habe wie Ivo bis heute. Von daher mit Liedern, die aber speziell dann für dich angefertigt wurden. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Bei Ivo sind es jetzt Lieder, die singst du nach. Es gibt neue Versionen von Ivo-Liedern mit Ivo im Duett. Genau, es gibt Duette, ein Vermächtnis an Ivo, an seine Familie. Wir sind gut befreundet. Und dass ich mir das gewünscht habe, dass zu meinem 15-jährigen Bühnenjubiläum, dieses Jahr ist soweit, ich ein besonderes Album haben möchte. Und das wurde mir dann Gott sei Dank geschenkt. Die Freundschaft geht so weit, dass du bis heute mit Ibos Familie viel zu tun hast. Wie stellt sich das dar? Das stellt sich dar, indem wir im Tierschutz tätig sind. Und ich auch jetzt zum Beispiel von meiner Release-Party am 23., die wir in Gladbeck in der Heimatstadt von Ibo und seiner Familie haben knallen lassen, alle Einnahmen erstmal gespendet habe an den Tierschutz, an die Tierauffangstation auf Mallorca zur Diana. Und damit haben wir schon eigentlich sehr viel zu tun. Und dann die Pferdeliebhaberei. Wenn wir im Urlaub sind, dann treffen wir uns auf Mallorca. Wir haben es letztens bei einer Schlagerreise getroffen. Und Freundschaft bedeutet nicht, dass man sich jeden Tag sieht, sondern dass man, wenn man sich sieht, 2-3 Mal im Jahr, das auch herzlich ist. Wie findet denn die Familie von Ibo dein Projekt? Dieses neue Album, jetzt oder nie? Ganz toll. Also Gänsehaut hatten sie. Ich hatte auf der Release-Party, außer Diana konnte nicht, weil Diana hat wirklich verdammt Hochsaison auf Mallorca. Aber die Mandy war dort am 23. jetzt bei meiner Release-Party. Die eine der Töchter von Ibo. Und Diana lebt auf Mallorca? Diana lebt auf Mallorca. Und was macht sie da? Sie ist, wie gesagt, hat einen Lebensgefährten, hat einen riesengroßen Reiterhof und züchtet Pferde. Und wie gesagt, von 24 Stunden pro Tag ist sie für den Tierschutz zuständig und rettet Hunde und Katzen und Schweine und Vögel, Hühner, egal was. Sensationell, Wahnsinn, was die Frau dort alles anstellt. Besonders war ja die Produktion für dich. Du hast ja die alten Bänder benutzt, auf die damals Ibo gesungen hat, und das war technisch schon eine große Herausforderung gewesen. Das war verdammt schwer. Ja, nachdem wir das dann alles abgeklärt hatten, mussten erstmal die Bänder gesucht werden. Also das war vor dem digitalen Zeitalter aus. Ja. Es waren noch Bänder. Genau, Magnetbänder, Tonbänder, 32 Spurbänder. Ich will es jetzt nicht erklären, was 32 Spurbänder sind, aber diese Bänder, man singt auf Bänder. Und die haben bestimmte Eigenschaften im Laufe der Zeit. Je länger sie liegen, desto mehr passiert mit den Bändern, was nicht zum Vorteil der Bänder ist. Richtig, nach langer Zeit, wenn man die lagert, verkleben die. Und das heißt, man kann sie nicht mehr abrollen, man kann sie nicht mehr auf eine Bandmaschine legen, gar nichts mehr. Und sie waren verklebt. Und wie? Und wie die verklebt waren, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und was macht man dann? Dann sucht man sich eine Firma. Es gibt Gott sei Dank eine Firma in Deutschland, die diese Bänder entrollen kann. Man friert diese Bänder bei minus 180 Grad ein und kann man dann abrollen. Und dann wird es digitalisiert. Und dann geht es ins Studio weiter, dass man die Gesänge gerade rückt, weil man sich, muss sich vorstellen, ein Computergesang hört sich mit Sicherheit gerade an wie ein Gesang auf einer Bandmaschine, wo die Bänder jahrelang gelagert sind. Und du bist stolz über das Ergebnis, dass das so geklappt hat. Aber ihr habt lange Zeit gebraucht dann. 1,5 Jahre. Und wir haben unglaublich viel Stolz mit diesem Album, weil einfach das erste Album im Schlagerbusiness ist, welches mit einem Menschen zusammengesungen wurde, den es nicht mehr gibt. Du kamst mir entgegen, ich sagte nur ja. Wir standen im Regen und niemand war da, außer uns beiden auf dieser Welt. Wir fielen so tief, wie man nur Liebe fällt. Wir waren von Nässe, schön wie das Glück. Es wärmte die Nähe und gab kein Zurück. Ich sah deine Augen und sah meine Welt. Wir fielen so tief, wie man nur in Liebe fällt. Und hassen, zittern vor Glück und kalte Wut, tun, was man nur aus Liebe tut. Lieben und lieben lassen, glauben, hoffen und hassen, zittern vor Glück und kalte Wut, tun, was man doch nur aus Liebe tut. und hassen, zittern vor Glück und kalter Wut, tu, was man doch nur aus Liebe tut. Wir waren zwei Sterne und waren ein Licht. Wir zogen uns an und hielten uns nicht. Das Licht ist erloschen, die Nacht erhellt. Wir fielen so tief, wie man nur in Liebe fällt. Lieben und lieben lassen, glauben, hoffen und hassen, zittern vor Glück und in kalter Wut, tut, was man nur aus Liebe tut. Und lieben und lieben lassen, glauben, hoffen und hassen, zittern vor Glück und in kalter Wut, tut, was man doch nur aus Liebe tut. Sie sind süß. Ich bin ja so süß. Sie haben Manieren. Schönen guten Tag. Guten Tag. Und Sie haben es faustdick hinter den Ohren. Der kleine Erziehungsratgeber von WDR 4 mit den besten Tipps für gestresste Eltern und Großeltern. Noch mehr, noch mehr. Jeden Morgen um 20 nach 7 und jeden Nachmittag um 20 vor 6. Kann ich ein Ei? Kann ich Fernsehen? Kann ich ins Schwimmbad? Der kleine Erziehungsratgeber von WDR 4. Und Mario hatte lächelnd gesagt, Vieni qui, hier ist Wein und Musik. Für mich ist das fast wie ein Film. In Italien ein Dorf auf dem Land. Lass mich fallen, gib mich selbst aus der Hand. Eine Farbe umhüllt mein Schwarz-Weiß. Plötzlich fühle ich mich nicht mehr allein. Das Lied des Abends geschrieben. Das schöne Leben. Olaf Henning ist nach wie vor zu Gast bei uns im Schlagerabend. Und ich hatte ja eben schon den Weg angedeutet, auf den er sich jetzt begeben hat. Also wir sprechen von einem Diskjockey, der die Diskothek verlassen hat und jetzt mit dem Kloster zu tun hat. Und Olaf folgt ihm. Olaf hat sich jetzt schon mal aus dem Ruhrgebiet bewegt nach Borken und das Kloster ist ganz in seiner Nähe. Olaf, was ist passiert? Ich habe wieder nach Borken-Burlo gezogen und Borken-Burlo, da gibt es das Kloster Marien, da gibt es auch das tolle Internat und dadurch, dass es ein sehr katholischer Ort ist und wir auch alle katholisch sind, geht man auch schon mal in einen Familiengottesdienst und ist auch öfter in der Kirche, wie man sich wohl denkt. Alleine als jetzt die Große von der 4. Klasse entlassen wurde, in die 5. jetzt, da gibt's einen Abschlussgottesdienst. Ja bitte, da muss man hin und da bin ich gerne, weil ich mag das. Ich mag die Atmosphäre und es ist auch eine Pilgerstätte, unser Kloster. Und da hat dich einer in die Hand genommen und der hat dir sehr imponiert. Unser Pater Benning, ja. Sensationeller Mann. Besitzer einer Diskothek. Gewesen. Er hatte damals eine Diskothek. Du hattest ja auch mal einen Club. Ich hatte auch einen Club. Also dein neuer Weg ist vorgezeichnet. Der ist vorgezeichnet, ja, obwohl ich nur ab und zu dann mal im Kloster bin. Nicht immer. Staunst du über solche Leute? Ich ziehe meinen Hut ab. Ja, natürlich, ich ziehe meinen Hut vor so Leute. Vor allen Dingen sitzt Pater Benning grundsätzlich und zählt seine Schäfchen in unserem Dorf. Und das ist gut so. Und wir unterhalten uns über alte Zeiten. Und er kennt sie alle aus den 70ern. Und er hat aufgehört mit der Diskothek. Sein letzter Stargast war Peter Kent mit It's a Really Good Feeling. Das musste erstmal ein Pater erzählen. Sensationell. Wie sieht's bei dir aus, deine Zukunftspläne? Du hast ja bisher, wenn ich mitgezählt habe, so richtig 4-mal veröffentlicht Cowboy und Indianer 2004, 2005, 2006, 2008. Die Frage, wann gibt's die nächste Version? Ja, nächstes Jahr natürlich. Zähl mal nach. Nein, Cowboy und Indianer. Wir mussten ja irgendwann mal, das Lied war ja nun mal an einem falschen Ort zur falschen Zeit. Damals wollte es keiner haben. 2008 hat ganz Europa nachgeschrien. Und jetzt schlägst du mehrfach zurück, jährlich. Ich schlage fast jährlich zurück, und aber nicht mit Cowboy und Indianer. Aber das nächste Album kommt in einem Jahr und dann gibt's nur Olaf Henning. Bezüglich Mallorca hast du eine Pause eingelegt, jetzt bist du aber wieder mit dabei. Wie kam's? Ja, ich hatte das tolles Wort, ich hatte mich ein bisschen entballermannisiert. Ja? Da hatte der Pater mit zu tun. Ja, dieser Klostergang. Ja, unter anderem. Das wär's noch. Nein. Und jetzt hat der Pater gesagt, geh wieder zurück auf die Insel. Mein Schäfchen, geh auf die Insel und beglücke die Menschen. Habe ich dann getan. Im September jeden Mittwoch. Ab September. Ab September, ja. Ab September ist es soweit. Ja, wenn und die du hast ist. Natürlich im Gepäck dein neues Album mit 15 Hits von Ibo. Olaf Henning featuring Ibo, so ist der Untertitel deines neuen Albums, das da heißt Jetzt oder Nie und das erscheint morgen. Gewinnen können Sie bei uns ein handsigniertes Album von Olaf Henning. Schicken Sie eine Mail an schlager@wdr.de. Das war's, Olaf. Jetzt schicke ich dich in die Sonne zurück. Schön, dass du hier gewesen bist. Hat mir verdammt viel Spaß gemacht. Danke, Horst. Danke, liebe Hörer. Danke, WDR 4. Danke für deinen Besuch. Und flipp lieber aus. Ich wette, du hast nie geglaubt, ich fahr. Jetzt lebe ich schon ein Jahr auf Ibiza. Inzwischen hab ich sogar Spanisch drauf. Bin nur am Strand mit sonnenbrauner Haut. Du glaubst es nicht, ich trag nen Ring im Ohr und komm mir richtig super vor. Ich bin gut drauf und ich schlaf gern lang. Frühstück fängt bei mir schlecht vergessen kann. Ich lieb dich noch, doch verdammt nochmal. Er hat dich, ich hab Ibiza. Ich bin gut drauf und ich schlaf gern lang. Frühstück fängt bei mir erst mittags an. Die Sonne streichelt mich das ganze Jahr. Wer braucht dich? Ich hab Ibiza. Ich bin gut drauf und trink roten Sekt. Weiß erst jetzt, wie gut Paella schmeckt. Und steh mit Freunden abends an der Bar. Wer braucht dich? Ich hab Ibiza. Bei mir erst mittags an. Die Sonne streichelt mich das ganze Jahr. Wer braucht dich? Ich hab Ibiza. Ich bin gut drauf und trink roten Sekt. Weiß erst jetzt, wie gut Paella schmeckt. Und steh mit Freunden abends an der Bar. Wer braucht dich? Ich hab Ibiza. Ich bin gut drauf und ich schlaf gern lang. Frühstück fängt bei mir aus dem Sinn, was auch immer ich tue, wo auch immer ich bin. NDR 4, die Verkehrslage. Ja, so langsam entspannt sich die Verkehrslage. A2 Dortmund Richtung Oberhausen zwischen Recklinghausen Ost und Kreuz Recklinghausen. Baustelle 2 Kilometer Stau. Die A44 Dortmund Richtung Kassel zwischen Büren und Kreuz Wünnenberg-Haaren. Unfall 4 Kilometer Stau. A52 Düsseldorf Richtung Essen zwischen Tiefenbruch und Kreuz Breitscheid. 2 Kilometer Stau wegen der Sperrung ab Breitscheid. A61 Mönchengladbach Richtung Koblenz zwischen Kreuz Meckenheim und Dreieck Sinzig, 5 Kilometer stockender Verkehr. Und die A565 Bonn Richtung Meckenheim zwischen Bonn-Beuel und Bonn-Auerberg, Baustelle 1 Kilometer stockender Verkehr. Kommen Sie gut an. WDR 4, Schlagerabend. Mit Horst Senk und gleich schalten wir zur NRW-Radtour. Die Radler sind in Aachen angekommen. Erwartungsdruck, alles ruckzuck, Verpflichtung ruft, Herzrasen ruft, Nervosität bestimmt die Stimmung und die schwankt bedenklich. WDR 4. Und da präsentieren wir Ihnen Peter Sebastian mit seinem neuen Lied Ich lass mich überraschen. Peter Sebastian hat es geschafft, sich mit diesem Lied in der WDR 4 Top 17 auf Platz 8 zu behaupten. Neueinstieg ist das gewesen. Wenn ein Titel erfolgreich ist, dann hat man eine gewisse Nachfrage, dann ist man aktuell wieder. Und da bin ich eigentlich stolz, dass ich eigentlich dabei sein darf und dass ich mitmischen darf. Und wenn die Leute merken, der liefert Qualität, was will ich mehr? Und wie lange er schon mitmischt? Seit 1989 ist Peter Sebastian als Sänger erfolgreich und begonnen professionell zu singen hat er schon Anfang der 80er Jahre. Es gibt Freunde, die sind wie Schall und Rauch. Nur die wenigsten sind wirklich unersetzbar. Und ich glaube, zu denen zählst du auch. Denn du gibst mir das Gefühl, nicht ganz allein zu sein. Oder bin ich doch am Ende wieder mal allein? Ich lass mich überraschen, bin immer gern bereit für eine neue Freundschaft und für die Zeit, in der man hungrig bleibt. Ich lass mich überraschen, genieß es intensiv. Ich bin dein Kummerkasten, Seelentröste, alles, was du willst. Es gibt jene, mit denen kannst du reden. Doch auch solche, die dich manipulieren. Es gibt welche, die dich stets benutzen. Tja, die gibt es, das muss man akzeptieren. Doch du gibst mir das Gefühl, dein Herz schlägt für mich allein. Oder bin ich doch am Ende wieder mal allein? Ich lass mich überraschen, gern bereit für eine neue Freundschaft und für die Zeit, in der man hungrig bleibt. Ich lass mich überraschen, genieß es intensiv. Ich bin dein Kummerkasten, dein Seelentröster, alles, was du willst. Ich lass mich überraschen, bin immer gern für eine neue Freundschaft und für die Zeit, in der man hungrig bleibt. Ich lass mich überraschen, genieß es intensiv. Ich bin dein Kummerkasten, dein Seelentröster, alles, was du willst. Ich lass mich überraschen. Denn du machst Träume wahr, echt wunderbar. mich hören, auch wenn ich schweige. Du bist bei mir, wenn mich der Mut verlässt. Vertreibst die Wolke und bist mein Fallschirm. Dann geht mal alles schief, fängst du mich auf. Trägst mich auf Händen, ganz egal was kommt. Du hältst ganz fest zu mir. Du hältst ganz fest zu mir. Meine Tränen wischst du einfach fort. Das lieb ich so an dir. Denn du machst Träume wahr, echt wunderbar. Legst tausend Feuer auf die Haut. Und du bist mir so nah, seh alles klar. Ich spür mein Herz schlägt viel zu laut. Jetzt viel zu laut, schlägt viel zu laut. Denn du machst Träume wahr, echt wunderbar. Legst tausend Feuer auf die Haut. Und du bist mir so nah, seh alles klar. Ich spür mein WDR 4 Schlager von gestern. 35 Jahre alt ist dieses Blatt, das ich hier in der Hand halte. Das ist die Top 50 vom 24. Juli 1978. Nummer 1 war Bonnie M. mit Rivers of Babylon. Das Lied Schlümpfe war platziert, auch Top 10, Platz 7. Wen hatten wir noch mehr? Roland Kaiser mit Amore Mio. Das war noch lange vor seinem großen Hit Santa Maria. Wir ziehen heute Abend aufs Dach. Da hatte Jürgen Drews auch etwas zu vermelden. We Are the Champions mit Queen war mit dabei auf Platz 49. Ein Lied haben wir aus diesen Charts. Santa Maria mit Mireille Mathieu. In den Bergen von Mexiko, Santa Maria, kniet ein Mädchen vor deinem Bild. Santa Maria, denn Antonio zog fort in die Stadt, weit in den Norden. Und kein Gruß kam, kein Brief, was je aus ihm geworden. Lass ein Wunder geschehen, Santa Maria. Und er sagte, ich bleib dir treu, dort in El Paso. Ich such Arbeit für mich und Geld, dort in El Paso. Bis zur Hochzeit, da bin ich zurück in ein paar Wochen. Doch die Jahre vergehen, hat er Wort gebrochen. Lass ein Wunder geschehen, Santa Maria. Klingen nachts ihre Lieder fern zu den Sternen empor. Ich will ihn wiedersehen. NRW-Radtour 2013 mit WDR 4. Und wir schalten jetzt um nach Aachen zum Katschhof. Dort sind die vielen Radler, die sich an der NRW-Radtour durch das Rheinland beteiligen, eingetroffen. Mit dabei ist natürlich unser Kollege Stefan Verhasselt. Hallo Stefan. Ja, guten Abend aus Aachen in den Schlagerabend. Wir sind in der Stadt der Prinzen und hier, wo man sich mit dem Finger im gut gemeinten Sinne wiedererkennt, der Klenkes. Das ist der kleine Finger und ich hatte heute den Eindruck, dass unsere Radlerinnen und Radler, die 1100, die heute quasi ihre erste Strecke gefahren sind, dass die mit diesem Klenkes, also mit diesem klitzekleinen Finger, irgendwo hängen geblieben sind. Denn die sind ja quasi 30 bis 40 Minuten später eingetroffen, aber sie wurden hier wunderbar empfangen vom Oberbürgermeister der Stadt Aachen, hier auf dem Katschhof, wo normalerweise der Weihnachtsmarkt ist, den viele Nordrhein-Westfalen sonst besuchen. Heute besucht WDR 4 die Kaiserstadt Aachen und wir haben natürlich wahnsinnig gute musikalische Gäste mit in petto. Beispielsweise spielt nachher die Band, die wirklich die Bee Gees, ja, covern ist eigentlich zu schade gesagt, aber es passt, jeder weiß dann direkt, um was es geht, die großen Hits der Bee Gees hier auf der Bühne live spielt und wir haben das eben in der Probe schon gehört am Nachmittag. Es war sensationell, wer dann die Augen zumacht, der hört genau die Bee Gees und hört die tollen großen Hits. Night Fever heißt die Gruppe, nachher nach 20 Uhr, aber jetzt erst einmal quasi als Vorgeschmack, denn WDR 4 ist 3 Tage unterwegs. Am Samstag gibt es alle großen Stars bei uns in der Sendung live im Radio zu hören, für alle, die nicht dabei sein können. Alle anderen können morgen noch gucken kommen. In Mönchengladbach sind wir morgen Abend zu Gast, dann ganz oben in der Oberstadt. Und dann haben wir musikalische Gäste dabei, die richtig den Sommer mitbringen. Marquez ist mit dabei, Peggy March und auch Norman Langen. Und wir haben viel Platz. Also wenn Sie Lust haben, Sie können mit oder auch ohne Radl gerne kommen. Und heute Abend stehen hier in Aachen jetzt auf der Bühne. Und deswegen gibt es einen kleinen Vorgeschmack für ganz Nordrhein-Westfalen, für alle, auch die, die nicht mit dem Radl gekommen sind. Herzlich willkommen jetzt bei uns auf der Bühne. Hier sind Kasala, Uskölle und Pirate. Hey, yo! Karl Saller ist das gewesen. Mächtig eingeheizt haben die Jungs auf dem Katschhof in Aachen. Stefan Verhasselt hatte sich vorher von der NRW-Radtour durchs Rheinland aus Aachen gemeldet. Und heute ist es in Düren losgegangen. Ja, wie sagte der Stefan? Mehr als 1000 Teilnehmer, das ist ja großartig. Morgen geht's weiter und im Schlagerabend werden wir wieder nachhören, wo sie denn morgen stecken werden und welche Neuigkeiten es natürlich gibt. Ja, und hier an dieser Stelle werde ich morgen für Sie da sein. Ich freue mich auf Sie. Bleiben Sie uns gewogen. Mein Name ist Horst Senker und zum Abschluss stelle ich Ihnen noch San Ventura vor. Dahinter steckt Clemens Haas und er ist in der nächsten Woche mein Studiogast. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Bis morgen, gerne mit Ihnen. Nachrichten. Um 20 Uhr mit Katja Ruppenthal. Die